Das Schloss, ein moderner Bau in italienischem Stil, mit zwei vorspringenden Flügeln und drei Freitreppen, entfaltete sich am Ende einer ungeheuren Rasenfläche, auf der ein paar Kühe weideten, zwischen vereinzelten Grüppchen hoher Bäume, während buschiges Gesträuch, Rhododendren, wilder Jasmin, Schneebälle die geschwungene Linie des Sandwegs mit seinem mannigfaltigen grünen Laub überwölbte. Ein Bach floss unter einer Brücke. Durch den Nebel sah man Gebäude mit Strohdächern, verstreut über die Wiese, die eingefasst war von zwei sanft ansteigenden bewaldeten Hängen, und dahinter, unter Gehölz, standen in zwei parallelen Reihen die Remisen und Stallungen, Überreste des zerstörten alten Schlosses. Charles Bock hielt vor der mittleren Freitreppe. Dienstboten erschienen. Der Marquis trat heran und bot der Gattin des Arztes seinen Arm, geleitete sie in die Eingangshalle. Diese war mit Marmorplatten ausgelegt, sehr hoch, und das Geräusch der Schritte und Stimmen hallte wie in einer Kirche. Gegenüber stieg eine gerade Treppe empor, und linker Hand führte eine Galerie, die sich zum Garten öffnete, ins Billardzimmer, aus dem man bereits an der Tür die Elfenbeinkugeln klackern hörte. Als sie es auf dem Weg in den Salon durchquerte, sah Emma rund um den Spieltisch Männer mit würdevollen Gesichtern, das Kinn auf hohen Halsbinden thronend, alle Orden geschmückt und still vor sich hin lächelnd, während sie mit ihrem Queue zustießen. Auf dem dunklen Holz der Wandtäfelung trugen große Goldrahmen am unteren Rand mit schwarzen Lettern geschriebene Namen. Sie las Jean-Antoine d'Andervilliers de Verbonville, Graf von La Vaubyessard und Baron von La Fresnaye, gefallen in der Schlacht von Coutras, den 20. Oktober 1587. Und auf einem anderen Jean-Antoine Henri Guy d'Andervilliers de La Vaubyessard, Admiral von Frankreich und Ritter des St. Michael-Ordens, verwundet in der Schlacht von La Hogue Saint-Vaast, den 29. Mai 1692, gestorben in La Vaubyessard, den 23. Januar 1693. Die folgenden konnte man kaum noch entziffern, denn das Licht der Lampen war auf das grüne Tuch des Billards gerichtet und ließ den Raum im Dunkel. Es färbte die querformatigen Gemälde braun, brach sich an ihnen in feinen Strichen entlang der Krakelüren auf dem Firnis, und aus all diesen großen, schwarzen, goldumrahmten Vierecken tauchte hier und da ein hellerer Bildteil hervor, eine blasse Stirn, zwei Augen, die einen anblickten, Perücken, die sich hinabringelten auf die gepuderten Schultern roter Röcke oder die Schnalle eines Hosenbandes über der strammen Wade. Der Marquis öffnete die Tür zum Salon. Eine der Damen erhob sich. Die Marquise in Person kam Emma entgegen und hieß sie neben sich Platz nehmen, auf einer Causeuse, wo sie so freundlich mit ihr zu reden begann, als kenne man sich schon lang. Sie war eine Frau von ungefähr 40 Jahren, mit schönen Schultern, einer Habichtsnase, schleppendem Tonfall und trug an diesem Abend auf dem kastanienbraunen Haar ein schlichtes Fichu aus Guipure, das im Nacken als Dreieck herabhing. Eine junge, blonde Frau saß neben ihr auf einem Stuhl mit hoher Rückenlehne und Herren mit Blümchen in den Knopflöchern ihrer Röcke plauderten mit Damen rings um den Kamin. Um 7 bat man zum Diner. Die Männer, deren Zahl größer war, nahmen am ersten Tisch Platz in der Eingangshalle und die Damen am zweiten im Speisesaal mit dem Marquis und der Marquise. Beim Eintreten fühlte Emma sich umweht von warmer Luft, einem Gemisch aus Blumenduft und schöner Tafelwäsche, aus Fleischaroma und dem Geruch der Trüffel. Von den Kerzen der Kandelaber fielen lange Flammen auf die Silberglocken. Die geschliffenen Kristallgläser, die ein matter Hauch überzog, funkelten durcheinander in blassen Strahlen. Gebinde standen in einer Reihe über die gesamte Länge der Tafel und auf den breitrandigen Tellern hielten die zur Bischofsmütze geformten Servietten tief zwischen den beiden Falten ein ovales Brötchen. Die roten Hummerscheren ragten aus den Schüsseln, üppige Früchte türmten sich in durchbrochenen Körbchen auf moosigem Grund. Die Wachteln hatten noch ihre Federn, Dampf stieg empor. in Seidenstrümpfen, in Kniehose, in weißer Halsbinde, im Jabot, würdevoll wie ein Richter, präsentierte der Haushofmeister zwischen den Schultern der Gäste die feinsäuberlich aufgeschnittenen Gerichte und servierte mit schwungvollem Löffel das Stück, das man erwählt hatte. Von dem großen Porzellanofen mit Messingleisten blickte die Skulptur einer bis ans Kinn in Draperien gehüllten Frau reglos über den Saal voller Menschen. Madame Bovary fiel auf, dass einige Damen ihre Handschuhe nicht in ihr Glas gesteckt hatten. Doch am oberen Ende des Tisches, allein unter all diesen Frauen, über seinen vollen Teller gebeugt, die Serviette im Nacken verknotet wie ein Kind, aß ein Greis. Soße tropfte aus seinem Mund. Die Augen waren blutunterlaufen und er trug ein mit schwarzem Band umwickeltes Zöpfchen. Er war der Schwiegervater des Marquis, der alte Herzog von La Verdière, ehemaliger Günstling des Grafen von Artois, damals, zur Zeit der Jagdpartien in Le Vaudreuil, beim Marquis de Conflans, und es hieß, er sei der Geliebte der Königin Marie Antoinette gewesen, zwischen den Herren de Coigny und de Lauzun. Er hatte ein stürmisches, ausschweifendes Leben hinter sich, voll mit Duellen, Wetten, entführten Frauen, hatte sein Vermögen durchgebracht und seine ganze Familie in Angst und Schrecken versetzt. Ein Diener hinter seinem Stuhl sagte ihm laut die Namen der Gerichte ins Ohr, auf die er stotternd mit dem Finger wies. Und Emmas Augen kehrten ständig von allein zurück zu diesem alten Mann mit hängenden Lippen, wie zu etwas Außergewöhnlichem und Erlauchtem. Er hatte am Hof gelebt und geschlafen im Bett von Königinnen. Eisiger Champagner wurde eingeschenkt. Emma lief ein Schauer über die ganze Haut, als sie die Kälte im Mund spürte. Sie hatte noch nie Granatäpfel gesehen, noch nie Ananas gegessen. Sogar der Kristallzucker schien ihr weißer und feiner als anderswo. Die Damen gingen anschließend auf ihre Zimmer, sich schön zu machen für den Ball. Emma richtete ihre Toilette mit der peinlichen Sorgfalt einer Schauspielerin vor dem Debüt. Sie arrangierte ihr Haar nach den Ratschlägen des Friseurs und sie schlüpfte in ihr Barège-Kleid, das ausgebreitet auf dem Bett lag. Charles' Hose drückte am Bauch. »Die Stege werden mich beim Tanzen hindern«, sagte er. »Tanzen?« wiederholte Emma. »Ja. Du bist wohl nicht ganz bei Trost. Man wird dich auslachen, bleib, wo du hingehörst. Außerdem ist das schicklicher für einen Arzt«, fügte sie hinzu. Charles schwieg. Er ging auf und ab, wartete, bis Emma angekleidet war. Er sah sie von hinten im Spiegel zwischen zwei Kerzenleuchtern. Ihre schwarzen Augen wirkten noch schwärzer. Ihre breiten, zu den Ohren hin sanft gewölbten Haarstreifen schimmerten mit bläulichem Glanz. Eine Rose in ihrem Knoten zitterte am geschmeidigen Stiel. Künstliche Wassertropfen säumten die Blätter. Sie trug ein Kleid in mattem Safrangelb, das drei Sträuße Dijon-Röschen zierten, durchmischt von Grün. Charles küsste sie auf die Schulter. »Lass das«, sagte sie, »du zerknitterst mich.« Man hörte ein Geigenritornell und die Klänge des Horns. Sie schritt die Treppe hinunter, beherrschte sich nicht zu laufen. Die Kadrillen hatten begonnen, Menschen strömten herbei, man drängelte. Sie setzte sich neben der Tür auf eine Bank. Als der Kontertanz zu Ende war, blieb das Parkett frei für die plaudernd in Gruppen zusammenstehenden Männer und die hereintretenden livrierten Diener mit ihren großen Tabletts. In der Reihe der sitzenden Frauen flatterten die bemalten Fächer, verbargen die Blumensträuße halb das Lächeln der Gesichter und kreisten die Flakons mit goldenen Stöpseln in leicht geöffneten Händen, deren weiße Handschuhe die Form der Fingernägel nachzeichneten und am Gelenk das Fleisch eng umspannten. Die Spitzenbesätze, die Diamantbroschen, die Armbänder mit Medaillons bebten auf den Corsagen, funkelten auf den Busen, klingelten an den nackten Armen. Die Haare, straff auf den Stirnen anliegend und im Nacken zu lockigen Chignons gesteckt, trugen Kränze, Trauben, Zweige aus Vergissmeinnicht, Jasmin, Granatapfelblüten, Ähren oder Kornblumen. Friedlich auf ihren Plätzen saßen Mütter mit sauertöpfischen Mienen unter roten Turbanen. Emmas Herz pochte ein wenig, als sie sich von ihrem Kavalier an den Fingerspitzen gehalten in die Reihe stellte und auf den Einsatz wartete. Doch bald schwand die Erregung. Und sich im Rhythmus des Orchesters wiegend, glitt sie dahin mit leichtem Schwingen des Halses. Ein Lächeln kam ihr auf die Lippen bei manch zärtlichen Klängen der Geige, die für sich allein musizierte, zuweilen, wenn die anderen Instrumente verstummten. Man hörte das helle Klirren der Louisdore, die nebenan auf die Spieltische rollten. Dann ging alles zugleich wieder los. Das Kornett schmetterte einen volltönenden Ruf, die Füße bewegten sich von neuem im Takt, die Röcke bauschten und rauschten, die Hände fassten und ließen einander. Derselbe Blick, der sich eben gesenkt hatte, sah einem wieder fest in die Augen. Einige Männer, 15 etwa, von 25 bis 40 Jahren, verstreut zwischen den Tänzern oder im Gespräch an den Türen, stachen wegen ihrer Familienähnlichkeit aus der Menge hervor, ungeachtet der Unterschiede in Alter, Kleidung oder Gesicht. Ihre besser geschnittenen Fräcke schienen aus schmiegsamerem Tuch und ihre an den Schläfen lockig frisierten Haare von feineren Pomaden zu glänzen. Sie hatten den Teint des Reichtums, jenen weißen Teint, den die Blässe des Porzellans, das Schillern des Satins, die Politur der schönen Möbel betonen und den eine maßvolle Kost aus erlesenen Speisen in seiner Gesundheit bewahrt. Ihr Kopf drehte sich bequem über niederem Halsbinden, ihre langen Backenbärte fielen auf Umlegekragen, sie tupften sich die Lippen mit Taschentüchern, in die ein großes Monogramm gestickt war und die süßen Duft verströmten. Die schon Angejahrten wirkten jung, dagegen lag etwas Reifes auf den Gesichtern der Jungen. In ihren gleichgültigen Blicken schimmerte die Ruhe täglich gestillter Leidenschaften. Und aus ihren sanften Manieren sprach jene besondere Brutalität, die das Beherrschen halb leichter Dinge verleiht, in denen die Kraft geübt wird und die Eitelkeit sich amüsiert, der Umgang mit Rassepferden und die Gesellschaft gefallener Frauen. Drei Schritt von Emma plauderte ein Kavalier in blauem Frack mit einer blassen, perlengeschmückten jungen Frau über Italien. Sie rühmten die mächtigen Pfeiler im Petersdom, Tivoli, den Vesuv, Castellammare und die Cascine, die Rosen von Genua, das Kolosseum im Mondenschein. Emma lauschte mit dem anderen Ohr einem Gespräch voller Worte, die sie nicht verstand. Man umringte einen blutjungen Mann, der eine Woche zuvor Miss Arabella und Romulus geschlagen hatte und 2000 Louis gewonnen beim Überspringen eines Grabens in England. Einer klagte, weil seine Renner Fett ansetzten, ein anderer, weil Druckfehler den Namen seines Pferdes entstellt hatten. Die Luft im Ballsaal war drückend, die Lampen verblassten. Alles strömte ins Billardzimmer. Ein Diener stieg auf einen Stuhl und zerschlug zwei Scheiben. Beim Klirren der Glassplitter wandte Madame Bovary den Kopf und erblickte im Garten, dicht an den Fenstern, Bauerngesichter, die hereinschauten. Da kam ihr die Erinnerung an Liberto. Sie sah das Gehöft wieder, den morastigen Tümpel, ihren Vater im Kittel unter den Apfelbäumen. Und sie sah auch sich selbst, wie früher, als sie im Milchkeller mit dem Finger die Milch in den Schüsseln abrammte. Doch im Gleisen der gegenwärtigen Stunde zerrann ihr vergangenes, bisher so deutlich sichtbares Leben zu nichts. Und fast zweifelte sie, es gelebt zu haben. Sie war hier. Und rund um den Ball gab es nur noch ein Dunkel, das alles Übrige verhüllte. Sie aß gerade ein Maraschino-Eis, hielt es mit der linken Hand in einem Vermeil-Schälchen und schloss halb die Augen, den Löffel zwischen den Zähnen. Eine Dame in ihrer Nähe ließ den Fächer fallen. Ein Tänzer kam vorüber. »Wären Sie so liebenswürdig, Monsieur«, sagte die Dame, »meinen Fächer aufzuheben. Er liegt hinter diesem Kanapee.« Der Herr beugte sich hinab, und während er seinen Arm ausstreckte, sah Emma, wie die Hand der jungen Dame etwas Weißes, zu einem Dreieck gefaltetes, in seinen Hut warf. Der Herr brachte den Fächer, reichte ihn ehrfürchtig der Dame. Sie dankte mit einem Nicken und steckte die Nase in ihr Blumensträußchen. Nach dem Souper, bei dem es viele Weine aus Spanien gab und Weine vom Rhein, Suppen mit Hummer, Coulis und Mandelmilch, Pudding à la Trafalgar und allerlei kaltes Fleisch samt Gelees, zitternd in ihren Schüsseln, begannen die Wagen nacheinander abzufahren. Wenn man einen Zipfel des Musselinvorhangs hob, sah man den Schein ihrer Laternen durchs Dunkle gleiten. Die Bankreihen lichteten sich. Ein paar Spieler waren noch da. Die Musikanten kühlten sich auf der Zunge ihre Fingerspitzen. Charles war fast eingeschlafen und lehnte mit dem Rücken an einer Tür. Früh um drei begann der Cotillon. Emma konnte nicht Walzer tanzen. Alle tanzten Walzer, sogar Mademoiselle d'Andervilliers und die Marquise. Nur die Schlossgäste waren geblieben, ein Dutzend vielleicht. Doch einer der Walzertänzer, den alle zwanglos Vicomte nannten und dessen weit ausgeschnittene Weste auf der Brust saß wie angegossen, forderte Madame Bovary noch ein zweites Mal auf und versicherte, er wolle sie führen und sie werde ihre Sache gut machen. Sie begannen langsam, wurden dann schneller und schneller. Sie drehten sich, alles drehte sich um sie herum, die Lampen, die Möbel, die Täfelungen und das Parkett wie die Scheibe um ihre Achse. Als sie an den Türen vorüberkamen, schmiegte sich der Saum von Emmas Kleid an die Hose. Ihre Beine drängten ineinander. Er blickte auf sie herab, sie blickte zu ihm hinauf. Er schwindelte, sie blieb stehen. Sie tanzten weiter. Und der Vicomte führte mit noch schnellerer Bewegung, verschwand mit ihr bis ans Ende der Galerie und dort, nach Luft ringend, beinahe fallend, lehnte sie für einen Augenblick den Kopf an seine Brust. Und dann brachte er sie, immer noch drehend, jedoch behutsamer, zurück an ihren Platz. Sie ließ sich gegen die Wand sinken und legte eine Hand vor die Augen. Als sie wieder hochblickte, saß mitten im Salon eine Dame auf einem Schemel. Vor ihr knieten drei Tänzer. Sie erwähnte den Vicomte und von neuem spielte die Geige. Man schaute ihnen zu. Sie wirbelten vorüber und kehrten wieder zurück. Sie mit reglosem Körper und gesenktem Kinn und er stets in der gleichen Haltung, den Rücken durchgedrückt, die Ellbogen gerundet, den Mund gespitzt. Die da. Die konnte Walzer tanzen. Sie hielten lange durch und ermüdeten alle anderen. Man plauderte noch ein paar Minuten und nach dem Adieu oder vielmehr dem guten Morgen gingen die Schlossgäste zu Bett. Charles zog sich am Treppengeländer hinauf. Er hatte sich die Beine in den Bauch gestanden. 5 Stunden hintereinander hatte er vor den Spieltischen verbracht und beim Whist zugeschaut, ohne irgendetwas zu begreifen. Deshalb tat er einen tiefen Seufzer der Zufriedenheit, als er seine Stiefel ausgezogen hatte. Emma warf sich einen Schal über die Schultern, öffnete das Fenster und lehnte sich hinaus. Die Nacht war tiefschwarz. Es gab ein paar Regentropfen. Sie atmete den feuchten Wind, der ihre Lider kühlte. Die Ballmusik summte ihr noch im Ohr und sie zwang sich, wach zu bleiben, um fortzuspinnen an der Illusion von diesem prunkvollen Leben, das sie in wenigen Stunden zurücklassen musste. Der Morgen graute. Lange betrachtete sie die Fenster des Schlosses und versuchte zu erraten, wo die Zimmer derjenigen lagen, die ihr am Vorabend aufgefallen waren. Sie wollte alles wissen über ihre Leben, in sie eindringen, mit ihnen verschmelzen. Doch sie zitterte vor Kälte. Sie zog sich aus und schmiegte sich in die Laken an Charles, der schlief. Es kamen viele Leute zum Frühstück. Das Essen dauerte 10 Minuten. Kein Likör wurde serviert, was den Arzt verwunderte. Anschließend sammelte Mademoiselle d'Andervilliers Brioche-Brocken in einem Weidenkörbchen, um sie den Schwänen auf dem Teich zu bringen. Und man spazierte durch das Treibhaus, wo seltsam borstige Pflanzen sich zu Pyramiden türmten, unter hängenden Gefäßen, von deren Rändern wie aus übervollen Schlangennestern lange ineinander verschlungene grüne Schnüre herabfielen. Die Orangerie, zu der man am anderen Ende gelangte, führte geschützt bis zu den Wirtschaftsgebäuden des Schlosses. Um der jungen Frau Zerstreuung zu bieten, zeigte ihr der Marquis die Stallungen. Über den korbförmigen Futterkrippen standen auf Porzellantafeln schwarz geschrieben die Namen der Pferde. Jedes Tier rührte sich in seiner Box, wenn man zu ihm kam und mit der Zunge schnalzte. Der Boden in der Sattelkammer glänzte wie das Parkett eines Salons. Die Wagengeschirre hingen in der Mitte an 2 Drehsäulen und die Kandaren, die Peitschen, die Steigbügel, die Kinnketten aufgereiht an der ganzen Wand. Charles ersuchte indes einen Diener, ihm seinen Bock anzuspannen. Er wurde vor die Freitreppe gebracht und nachdem alle Pakete verstaut waren, bezeugte das Ehepaar Bovary dem Marquis und der Marquise seinen Dank und fuhr zurück nach Tostes. Emma betrachtete stumm die sich drehenden Räder. Charles hockte am äußersten Ende der Bank und lenkte mit gespreizten Armen und das kleine Pferd trabte im Passgang zwischen den viel zu weiten Deichselstangen. Die schlaffen Zügel klatschten ihm auf die Kruppe, nass von Schweiß, und die hinten auf dem Bock festgezurrte Truhe schlug mit kräftigen, regelmäßigen Stößen gegen den Wagenkasten.